erst 2015 statt. Viele Menschen können sich kaum noch ihre Miete leisten. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb eine deutliche Erhöhung des Wohngeldes. Die letzte Anpassung liege schon fast 5 Jahre zurück, sagte Geschäftsführer Artikus den Ruhrnachrichten. Bei Geringverdienern gingen mindestens 40% des Einkommens für die Miete drauf. Nach der U-Boot-Explosion in Indien haben Taucher 4 Tote in dem Wrack gefunden. Keiner der 18 Soldaten an Bord habe das Unglück wohl überlebt, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Das vollbewaffnete U-Boot war vor 2 Tagen im Hafen von Mumbai explodiert und gesunken. Die Ursache ist noch unklar. Die Königsfamilie in den Niederlanden hat Abschied von Prinz Friso genommen. Die Trauerfeier für den Bruder von König Willem-Alexander fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Prinz Friso war am Montag nach 1,5 Jahren im Koma gestorben. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischer Kleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischer Kleidung in Schweighausen. Keine Staus in der Region, wir haben Blitzer. Auf der B36 zwischen Rastatt und Dormersheim bei Oetichheim. B3 Ortsausfahrt Oberschopfheim Richtung Friesenheim wird beidseitig geblitzt. Und das war's auch schon. 0781 504 3311 für weitere Staus und Blitzer. Und machen Sie mir einen Gefallen, wenn Sie blonde Haare haben und weiblich sind. Rufen Sie gleich Charlie 2000 an und fragen Sie nach dem Sonnenblumenwitz. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter.

bei Ihrem Zeitschriftenhändler, den Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse oder allen Fußballvereinen in der Ortenau. In Nussbach ist Dorffest und Hitradio Ohr feiert mit. Samstag großer Bauernmarkt und Sonnenblumenprämierung. Am Sonntag Kunsthandwerkermarkt und Modellflugshow auf dem Sportplatz. Und an allen drei Festtagen ab 21 Uhr die Sunflower Party. Das Nussbacher Dorffest vom 17. bis 19. August. Ein Fest für die ganze Familie. Auf Ihren Besuch freuen sich die Nussbacher Vereine sowie die Sparkasse Offenburg-Ortenau. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend im Codex. Freitags ist Codex-Tag. Heute ist nämlich Schaumparty. Auf einem extra Schaumfloor. Außerdem ist immer noch die Outdoor-Pool-Area geöffnet. Mit dem riesen Pool und alles, was dazu gehört. Morgen Samstag steigt mal wieder eine Single-Party im Codex. Zusätzlich Bullriding. Kostenloses Bullenreiten. Ja, super. Und da bekommt man ja, wenn man reinkommt, Armbänder. Da kann man auswählen. Grün, Single für alles offen. Rosa, willkommen du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Oder rot, ich bin vergeben. Oder hab keine Lust. Codex Club in Aachen. Und dann gibt's noch die lustige Briefe schreiben. Also auch für hoffnungslose Fälle kein Problem. Wer da niemand findet. Und donnerstags, Nerds gone wild. Nerds erobern die Welt. Einige Aktionen, donnerstags Bottle-Aktion, Wodka-Flotter, 3er Energy, 4 Euro all night long. Und mit Nerd-Nachweis, Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Donnerstags im Codex immer 22 Uhr Einlass. Mehr Infos unter codex-club.de. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Listen. Rising up. Back on the street. Distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to. sind. Schlag! Die volle Packung Power. Uhr am Freitagabend und ich sag willkommen. Heute Abend Bombenstimmung. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. Party Rock! Ja, nach schon mal, ich habe noch einiges vor. Wir haben ein Avicii-Spezial nachher. Und vergangene Woche war ja in Rentchen ein Schlagerfestival oder so ähnlich. Und diese Woche habe ich gelesen, ist auch was im Kinzigtal. Deswegen werde ich mal den Schlager-Fans gleich nachher mal was an die Ohren kleben. In the cut, party ride. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the fly. With a drink, I got to know. Tight jeans tattoo, cause I rock bomb. Half black, half white, diamond now. Game money, over time. Yo, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow. Rock and roll. Ja, super. Okay, und jetzt wie angedroht. Jetzt geht's los, Arena 20. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Oh yeah. Na los, die Power-Taste. Ihr sagst, alles ist vorbei. Wenn du nicht glaubst, sie ist immer dran. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen liegen nicht. Bei Tag und Nacht. Thank you. mexicana. Fiesta, fiesta, olé. Freunde, Rex Gildo, Michael Holm, Jürgen Markus, Cindy und Bert, Roberto Blanco, Costa Cordalis, alles da drin. Ich war sie irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Schwarz-weiße Haar, die Augen, die zwei Sterne sind lang. Anita! Komm, steig auf den Pferd, sagte ich zu dir, Anita. Yesterday ist heute, die Stadt ist nicht mehr frei, mach dich schnell bereit.

Sportel-Aktion. Flotter Dreier, außerdem Wodka Energy, nur 4 Euro. All Night Long und mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung Maximum Clubbing. Mehr Infos unter codex-club.de. Alle, die den Sommer gegrüßen, hallo Nachtschwärmer. Die volle Dröhnung, Action, Bier und Silikon. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. She's nothing like the girl you've ever seen before. Streisand. Blow up in 5 seconds. So, und jetzt kommt unser Avicii-Spezial. Wer mit Avicii nichts anfangen kann, da bringen wir erstmal den Song, den letzten Überknaller, den sie da hatten und den er hatte. Hier ist der Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Avicii, neue Abmischung 2013. Levels. Ja, und dann hat sich hier Avicii den Sänger Aloe Black dazu geholt. bewegt mich ab. Und da bringen wir jetzt ein kleines Slow-Stück, dass man ihn genau gut hört. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder. Das ist er. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up. Okay, das war sozusagen der Vorspann. Jetzt kommen wir zu den Spezial-Mashups. Aber es sind nicht die, die ich schon gebracht habe. Zum Beispiel mit Man at Work oder Greetings Liberty Revival. Alias Tina Turner. Jetzt kommen neue, noch nie gespielte. Avicii, wake me up. how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe. Eine kleine Verkehrsmeldung. Es ist Stau auf der Autobahn Karlsruhe zwischen Lahr und Offenburg. Ungefähr 10 Kilometer Stau wegen einem defekten Bus in der Baustelle. Dankeschön an die Nadine. Ja, Avicii, the number one. Attention! Noch einmal, Avicii, aber ja, ganz gepflegt. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you'd go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Once more, you

Oh nein. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ja, Al, grüß dich. Die, die Schlimmes im Schilde führen, treffen jetzt auf mich, Al Bundy. Ja, oh, wir haben alle Angst. Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Clap your hands, everybody! We like the music, we love the disco sound. Schon schön, das Wetter morgen soll es auch noch schöner werden. Hello, little girl. Hello, little girl. Hello, summer. When I see you every day, I say, uh-uh. Hello, little girl. You're my little girl. Yes, kommt die volle Sommerladung. Al, geh auf die Seite, hier sind Leute da. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey, is rising, feeling real high in the heat of the night. Midnight, the party won't stop until the morning light. Scoping out the honeys with the light eyes. Be with me tonight. Can't get you out of my mind, I can't lie. Cause a girl like you is so hard to find. I'm waiting for the day

Also wer nicht auf Schaum steht, hat da nichts zu befürchten. Außerdem ist die Outdoor-Pool-Area immer noch geöffnet. Der Riesenpool, die Liegestühle, der Sand und so weiter, ihr wisst ja. Super! Club in Aachen. Morgen Samstag. Single Party. Single Party. Und gratis Bullriding. Bullenreiten. Ja, das war was ganz anderes. Ha? Macht einen Riesenspaß. Vor allem, wenn man zuschauen kann, wie die anderen runterfallen vom Bullen. Einfach super. Und die Single Party hat natürlich wieder die Armbänder, die signalisieren deine Single-Status und dann gibt's ja noch das lustige Briefeschreiben. Yeah! Codex Club in Aachen. Wow! Kleine Vorschau, 24. Samstag Menstrip-Show und 31. August Massenbirthday. Massengeburtstag, kennen wir ja auch, ne? Und donnerstags heißt es im Codex Nerd Gone Wild. Da gibt's viele Specials. Euro-Shooter-Bar, Bottle-Aktion, flotter Dreier-Wodka-Energy, nur 4 Euro die ganze Nacht. Mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonus verzehrt bis 24 Uhr. Alles klar. Und nach meiner Sendung, nach 23 Uhr, kurz danach, schaltet es ja um und dann kommt direkt der Sound aus dem Codex. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Genau so ist es. Jetzt beginnt das Leben. Jetzt geht's richtig los. Mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. Eine Verkehrsmeldung. Ein Stau auf der A5, Lahr Richtung Offenburg. Bei mir gibt es wieder Stress hier mit den Bandys, mit dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Wir kennen den ja. Warum streitest du wieder mit deiner Frau rum? Das nimmt immer mehr zu. Das muss doch mal irgendwann anders gewesen sein. Ihr wart doch mal friedlich, oder? Oh ja, da war ich wie verzaubert. Du hast Sport gesehen im Fernsehen im Haus meines Vaters und hast ihm das Bier weggetrunken. Ich sagte, ich liebe dich und du sagtest, halt den Mund, sonst höre ich das Spiel nicht. Und dann haben wir es getan auf dem Mantel meines Vaters. Du warst echt wie ein Tiger in dieser Nacht. Ja, wer hätte auch gedacht, dass ich dich danach wiedersehe? Das ist doch nicht normal, ne? Die zwei, die machen was, ne? Ja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Piggy, du hattest sie alle. Ah, ja. Everybody in the place. Hit Radio Ruhr. Put your hands together. Ready, ready, ready, ready, ready. Hit Radio Ruhr. Einfach näher dran. This is the rhythm of the night. Dankeschön, Corona, Laura B. Hier ist der Freitagabend, hier ist Hit Radio Ohr. Oh, Bandi, sie regt mich auf. Ah, Kelly, du bist auch da? Die Tochter von meinem Freund Alan, die blonde Kelly. Und ich bin Kelly. Und wenn hier irgendein Hintern geküsst werden muss, ist es meiner. Nein, das mache ich noch nicht, Kelly. Wir bleiben heute Abend hier und gehen ihm voll auf den Sack. Oh, danke schön. Es wird noch schlimmer, dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Einfach nur dran. Das ist ja noch. XXXL. Dreier Stecker auf zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Here we go again, again. Come on, Paul, they funky, daddy. They got the funky feeling. For the funky heroes.

bleibt im Kopf. Hier bei uns im Schlemmertreff ist alles noch ein bisschen anders. Das Personal ist freundlich, das Ambiente ist gemütlich und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff in Lahr direkt an der B3. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute, Freitag, ist Schaumparty. Das muss man ausnutzen, solange noch schönes Wetter ist. Nachtschwärmer. Und die Schaumparty findet auf einem extra Floor statt. Also wer keinen Bock hat auf Schaumparty, muss nicht unbedingt im Schaum stehen oder liegen. Außerdem ist noch die Outdoor-Pool-Area noch da. Alles noch ganz sommerlich. Hey, Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Single Party. Die bekannte Single Party im Codex. Und dazu Bullriding. Bullenreiten, elektrischer Bulle. Gratis, umsonst. Da gibt's bestimmt Ausscheidungskämpfe. Und es macht ja immer Riesenspaß, wenn die runterfallen. Ja, okay. Und da gibt's ja die Armbänder, die signalisieren den Single-Status. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Und wenn das auch nicht hilft, dann gibt's ja noch die lustigen Briefeschreiber. Kann man Briefe schreiben an irgendjemanden, den man nicht kennt, den man nur sieht? Weil jeder bekommt eine Nummer auf die Brust. Und dann gibt es ja die Poststelle, dann schreibt man dahin, gibt einen Brief ab und hoffentlich bekommt man Antwort. Oder auch nicht. Meistens bekommt man. Ja, dann gibt es noch den Donnerstag. Nerd Gone Wild. Der Super Donnerstag. Mit vielen Aktionen, Euro-Shooter-Bar-Bottle-Aktion. Flotter 3er Wodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Studentenpass, in Klammern Nerd-Nachweis, 10 Euro Bonusverzehr. Samstag, 24. Men's Trip Show. Und 31. August, Massengeburtstag, wieder mal. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Connection complete. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Achtung, Männer, stillgestanden! Sir, ja! Sir, nein, Sir! Ja, Sir! Macht Spaß? Ja, Sir! Und jetzt Rammstein Spezial. Thank you. Rammstein mit Empire of the Sun. Ich hab Spezial nur für Nachtschwärmer. Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Und das zur besten Sendezeit. Unglaublich. You gotta keep them separated. One way. Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Auf der A5, Flach Richtung Offenburg, immer noch Stau. absolute Spitze. Da ist wieder alles drin, was der Mensch so braucht. Eh? The Knack, Offspring, Blondie, aha. Absoluter Wahnsinn. 21.33 Uhr. Nachtschwärmer Spezial. Halt doch mal die Fresse! Viel Make-up, wird Zeit, dass du endlich was tust, Girl. Du solltest kochen, hast es versprochen. Strick mir neue Socken, musst was tun, Girl. Du solltest waschen, los nimm die Taschen. Bring weg die Flaschen, du musst gestört sein. Geh in den Keller und hol ein Bier hoch. Mach mal schneller, lass dich rasieren, Girl. Mein Hotchick, findest du mich dick? Ich find dich sehr dick. Hier liegt deine Jeans rum, ne Socke und die stinkt voll. Aufräumen ist sinnlos. Du bist hier der größte Fauxpelz. Du machst nur Party, hey, hey, hey. Hängst an der Placey, hey, hey, hey. Machst mir kein Baby, hey, hey, hey. Okay, du kriegst kein Ho, du kannst ja nichts dafür. Bist halt ein Schlappschwanz-Bro, ich setz dich vor die Tür. Du guckst nur Champions League, bewegst dich keinen Meter. Dein Bauch wird immer fetter. Wird Zeit, dass du endlich was tust, Boy. Geh mal zur Arbeit, bist die ganze Zeit breit. Ich bin Hartz IV Light. Muss was tun, Boy. Geh in den Garten, mäh mal den Rasen. Fütter die Hasen, endlich was tust, Boy. Bring mal den Müll raus, schalt den PC aus, lüfte das Scheißhaus. Muss was tun, Boy. Du bist mir lästig, fett, faul und dreckig. Bekommst den Ass-Kick? Okay, ich geb's zu, ich könnte mal mehr tun. Doch hab ich leider einfach keinen Bock dazu. Ich ess Haribo, zock Mario. Tja, ich chill lieber, lass mich mal in Ruhe. So, noch ein, zwei Bags dazu. Saugen, kochen, putzen kann ich nicht so gut. Aufstehen, rausgehen, für mich ein Tabu. Laber mich rückwärts dazu, du dumme Kuh. Halt's Maul! Ich geh shoppen, klar. Brauche neue Schuhe, die ich bei Zalando sah. Noch ein Wonderbra, vielleicht ein String dazu. Zum Friseurtermin um 13 Uhr. Lass mir Haare waschen, dann legen. Schneiden, föhnen, Gesicht pflegen. Ab in meine Mädels den Hugo trinken. Pediküre, Maniküre und neue Schminke. So eine klischeehafte Scheiße. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, wer hat sich das ausgedacht? Ich jedenfalls nicht. Welchen Song wollt ihr als nächstes parodiert haben? Dankeschön, das war die Parodie. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Hast du das verstanden mit der Parodie von Robin Thicke, ne? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Sag das nochmal und du fliegst raus. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Er fordert's wieder raus, Nachtschwärmer. I'm here darling to enjoy the party. must up with you. Hello. Ja, die doofe Witze-Ecke, die brauchen wir jetzt unbedingt. Ich hatte vorher stattdessen die Reise gen Italien gebracht. Weil da waren verschiedene Anfragen. Die Reise gen Italien. Vielleicht schaut doch mal, googelt doch mal danach. Okay, los geht's. Zwei Frauen und die Dates, die sie haben. Sie halten sich über ihre Dates. Während die erste nicht zu berichten hat, schildert die zweite, dass sie einen Mann kennengelernt hat. Oh, er ist so perfekt, so lieb. Und weil, als wir gestern Abend zu einem romantischen Essen zusammengekommen sind, da hat er die fünf Worte zu mir gesagt, die ich immer schon von einem Mann hören wollte. Meint die andere, ja welche? Doch nicht etwa, dass er deine Frau werden will. Nein, lass stecken, heute bezahle ich. Ja, das sind die harten Worte, ja genau. Nächster, ein Paar beschließt wegen der Kinder ein anderes Wort für Sex zu benutzen. Schreibmaschine. Genau, sie nennen es Schreibmaschine. Also sitzen sie am Mittagstisch, der Mann sagt, du, darf ich Schreibmaschine schreiben? Sie, leider nein, ich habe gerade das rote Farbband drin. Zwei Tage später, sie zu ihm, du Schatz, heute Abend kannst du Schreibmaschine schreiben. Er, oh, danke Schatz, aber ich habe es mir selbst getippt. Selbst ist der Mann. Hier ist der Freitag. Hallo, Nachtschwärmer. Sie wollen Action, Sie wollen Erotik, ja. Sie wollen Spaß und Spannung. Ja. Schmutzige Witze über Sex. Geklappt oder ist auch mal was daneben? Ja, aber das kann man ja hinterher aus den Haaren rauswaschen. Kein Respekt vor niemand. Sind Sie auch so angewidert wie ich von dieser ganzen Sache mittlerweile? Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Oh Mann! Umfragen ergaben, dass 50% des Publikums nicht weggeschaltet haben. Oh, ich habe ihm den Kragen rumgedreht. Yeah.

Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt ja Maximum Clubbing. Ja, ja, ja, das geht ab. Morgen Samstag Single Party. Die bekannte Single Party im Codex. Und Bullriding. Bullenreiten. Und zwar gratis. Da gibt es bestimmt Ausscheidungen. Codex Club in Aachen. Codex Club. Und Gelächter, wenn jemand runterfällt. Ganz klar. Aber macht einen Riesenspaß. Dann gibt es bei der Single Party die Armbänder, die signalisieren den Single-Status. Und für ganz schwierige Fälle gibt es noch Briefe schreiben. Das sind alles vorgefertigte Fragen und Antworten drauf, da braucht man nur ankreuzen. Einwandfrei, das klappt wunderbar. Überzeugt euch. Codex Club in Aachen. Und donnerstags im Codex. Nerd Gone Wild. Hallo Nerds. Am Donnerstags gibt's Euro-Shooter-Paar, Bottle-Aktionen. Flotter 3er Wodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Nerd-Nachweis, Glammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Bis 24 Uhr. Ha! Ihr wisst Bescheid? Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Connection complete. Heute gibt's wieder Charlie pur. Die Leute sind drauf. Und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du mal. Yeah. snake, cuidado. Caliente, frío, todo eso que tú tienes es mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. Ja, kurz vor 22 Uhr am Freitagabend. Oh, ich habe wieder eine andere Bekannte hier. Und zwar mein Freund Charlie Harper von Two and a Half Men. Charlie, was gibt's? Ich habe mal einem Date meine Karte gegeben, damit sie meinen Wagen volltankt. Und auf meiner nächsten Abrechnung war eine Brustvergrößerung und eine PlayStation 3. Und mit beiden durfte ich nie spielen. Genau, 22 Uhr am Freitagabend. Anscheinend hat Alan Harper eine Freundin. Ja, wie denn? Ja, wo denn? Ja, was denn? Wow, kaum hat er $30 in der Hand, schon bekommt er eine Gehirnblutung. Und, habt ihr schon... Nein. Es ist noch nichts passiert, nur ein paar Küsse. Und sie hat gemerkt, dass ich einen Gefühlsausbruch hatte. Bist du eine Klosterschwester? Sag doch einfach Ständer. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Was meint ihr? Göttlich, ja? Snap on Green. Seit Wochen die Nummer 1, Avicii, featuring Allo Black. Darf ich noch was nachreichen? Das lief noch nicht. Ja. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Viel Spaß mit der Migräne. Das hier ist die endkrasse Hölle. Der gesendete Holzpflock durch die Ohren. Die todesgeile Übernummer. Das Wahnsinnsteil! Total krass. Völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt.

can't touch this. Don't. Can't touch this. Don't want no. Don't want no. You can't touch this. Don't want no short dick man. You can't touch this. What in the world is that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out. Jetzt mal in die Mädels reinschauen. Hey, der Jürgen Sester, er hat einen Wunsch aus 1997. Leider finde ich das gerade nicht. Ich hole es mal irgendwann nach, ja? Eigentlich Weltkulturerbe sein, dieser Song von MC Hammer. Und erst noch 20 Fingers dabei. Und dann nach Schwärmer, 20.23 Uhr. Earl, was gibt's? Was tust du eigentlich hier? Ja, anscheinend mich mit dir rumärgern hier ohne Ende. Wo möchtest du denn eigentlich hin? Irgendwo hin, wo Schuhverkäufer in freier Wildbahn rumrennen dürfen. Da suche ich dir was, da finde ich was. Da habe ich dich nämlich los. Super drauf. Oh. Affengeil. Brilliant. Wahnsinn. Schlag. Die volle Packung Power. Cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza duro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a ta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y sacude duro. Balanza, llama locura, morena, bella, mi un lado. Diga y bye. Para tu cultura. Style, hä? Auch mal was anderes. Ja, was meinst du? Hä? Super, gell? Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Och, halt dich raus. Hört sich cool an. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of another 60 minutes of your favorite music. More music starts now on radio. And because acts are not for this. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on, come on, come on. I wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. I walk a lonely road. The only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, and the city sleeps, and I'm the only one, and I walk alone. No, I can't breathe. No, I can't I walk sleep. Alone. I walk I'm alone. Barely hanging on. I walk alone, and I walk up. Walking down the line that divides me somewhere in my mind. On the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. 'Cause I can't breathe, no I can't. Kelly Clarkson und Taylor Swift. 22.31 Uhr am Freitagabend. Und die Nachtschwärme wird erst richtig wach um diese Zeit. Oh, jetzt habe ich was. Aus 90er Spezial. Ja. Jetzt geht's los da in das Hütchen. Ecke. Ja, die doofe Witzecke. Zwei Freundinnen unterhalten sich. Ich bekomme von neuen Schuhen immer Blasen, sagt die zur anderen. Klagt die andere, du hast es gut. Bei mir ist es gerade umgekehrt. Ja. Unmöglich. Oma geht zum Arzt. Er verschreibt ihr Zäpfchen. Zu Hause angekommen, probiert sie die Dinger reinzuschieben. Aber sie kommt nicht ran, sie ist nicht mehr so gelenkig wie früher. Um Himmels Willen, was macht sie jetzt, denkt sie. Ah, sie ruft den kleinen Enkel und bittet ihn, die Zäpfchen reinzuschieben. Sie gibt ihm ein Zäpfchen und sagt, das musst du da reinschieben. Und bückt sich dabei. Der Kleine schaut und fragt, Oma, welches Loch meinst du denn? Das, wo der braune Rand dran ist? Oder das, wo der Truthahn rausguckt? Den habe ich extra später gebracht. Nach 22 Uhr. Der Truthahn. Das ist ja nicht normal. In den 90ern war das Techno nach Schwimmer. Ja, ganz klar. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Voll abgefahren. Das Assi-Studio. Alle Dimensionen des Grauens. Hey, cool. Rucksack. Noch nie wurden die Zustände so schonungslos offengelegt. Es ist sehr ernst. Bahn frei. Jetzt geht's erst richtig los. Ich habe sie gewarnt. Thank God for making my friends. Second chance to make the world alright. So tonight we gon' go all night. It's a party, right? And celebrate your life. Candies. That's right. And I am still called Chris. See the sun in the sky. Let's have a good time. Life

Abends wird's ein bisschen frischer. Und kurz nach meiner Sendung läuft ja die Live-Übertragung aus dem Club direkt. Ja, Codex Club in Aachen. Morgen Samstag Single Party. Single Party im Codex. Und die läuft wie immer mit den Armbändern, die Leuchtarmbänder. Die signalisieren deinen Single-Status. Und da gibt es das lustige Briefe schreiben. Ich wollte schon sagen, Herz, was willst du mehr? Doch, totaler Frauenschuss immer weiter, Single-Party. Unbedingt müssen da mehr Männer kommen. Und der Donnerstag darf ich auch mal hier ans Herz legen. Donnerstags viele Aktionen, Euro-Shooter-Bar. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wie erwähnt, Euro-Shooter-Bar, Bottle-Aktion, Flaschen ganz billig. Flotter Dreier Wodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Nerd-Nachweis, Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Ja, das sind Codex. Codex Club in Aachen. Wow! Fühlen Sie sich manchmal dünnhäutig, rastlos, unwohl, traurig, normal oder total nüchtern? Macht euch bereit für Dates mit Charlie. Wer ist Charlie? Der da drin liegt. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest! Haltet euch fest, hier kommt meine Endrunde. Geil! Ja, da hat mich ein Kollege angerufen, er hat Geburtstag, er will mir ein Mail schicken, aber da ist nichts. Immer zum Schluss hin fällt mir ein, schon mal, bitte besucht mich bei Facebook. Gebt in die Suchleiste ein Charlie 2000. Ein Wort in Buchstaben. Und klickt an, gefällt mir. Ich kann nicht mehr viele Leute annehmen, bei 5000 ist Schluss. Ich bin aber auch bei Wer kennt wen, WKW. Da müsst ihr eingeben, Charlie und 2000 in Zahlen. Ich würde mich freuen. Ja, da ist kein Mail gekommen, Erl, wir hätten Geburtstag durchsagen sollen. Irgendein Kollege aus Hessen hat Geburtstag gehabt oder hat, ich weiß nicht mehr genau. Die hat wirklich Geburtstag? Wie alt wird sie? 12? 30? Nein, keine sie, ein er. Ach, können die mich ärgern. Aber wenn ich Geburtstag habe, dann geht's was anders her. Fandis feiern keine Geburtstage. Was denn? Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Das ist wieder echt, hä? Achtung, Hochspannung. Party Time! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Adel! Tiger, Ghostbusters on AC/DC. Ein schönes Wochenende. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Oh yeah. Na los, die Power-Taste. Wie mein Herz rast, Baby, Herz rasen heute Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rasen heute Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Herzrasen. Jetzt kam das Mail noch. Carsten Schneider. Und ich merke, wie mein Herz rast. Hat Geburtstag. Da, da, da, da, da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da, da, da, da, da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deco Double G. No, no, no, no. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deco Double G. No, no, no. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Smoke weed every day. I'm looking for a comer. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Ja, das war's. Das war's mit Charlie 2000 bei Hitradio. Is this the end? I don't think so. Watch out for the next attack. I'll be back. See y'all. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. David Storl hat bei der Leichtathletik-WM in Moskau seinen Titel im Kugelstoßen mit Erfolg verteidigt. Der 23-jährige Chemnitzer siegte im Finale vor dem US-Amerikaner Ryan Whiting. Dritter wurde der Kanadier Dylan Armstrong. Storl schaffte die Siegerweite im vierten Versuch. Dieser wurde erst nach Ansicht von Fotos, die kein Übertreten des Ringrandes zeigten, für gültig erklärt. Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnungen für Ägypten verschärft. Sie rät nun vor Reisen in alle Gebiete ab. Das gilt auch für die Touristenhochburgen am Roten Meer. Die meisten deutschen Reiseveranstalter sagten daraufhin Reisen in die Urlaubsgebiete ab. Alle, die eine Ägyptenreise gebucht haben, können kostenlos auf ein anderes Land umbuchen oder stornieren. Bei Air Berlin ist es außerdem im Moment nicht mehr möglich, Flüge ins Krisenland zu buchen. Die Deutschen, die sich im Moment in Ägypten aufhalten, werden aber nicht in einer groß angelegten Aktion zurückgeholt. Denn die Lage in den Urlaubsorten am Roten Meer ist zurzeit noch ruhig. Die Touristen liegen am Strand oder am Pool, als ob nichts gewesen wäre. Die deutsche Botschaft in Kairo schickt jetzt Mitarbeiter in die Reiseorte. Sie sollen für alle Fragen der deutschen Pauschalurlauber zur Verfügung stehen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion. Auch am Tag des Zorns sind in Ägypten zehntausende Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi auf die Straßen gegangen. Dabei eskalierte erneut die Gewalt. Bei Straßenkämpfen zwischen Islamisten und Sicherheitskräften sind mehr als 80 Menschen getötet worden. Etwa 300 wurden verletzt. Die meisten Opfer gab es am Rande der zentralen Kundgebung am Ramsesplatz in der Innenstadt von Kairo. Im engsten Familienkreis hat die Königin